Die stellvertretende Vorsitzende der Partei Freies Vaterland in Brasilien, Rosanita Campos, veröffentlichte am 28. September in der Zeitung Hora do Povo einen Artikel gegen die Stationierung des amerikanischen Raketenabwehrsystems SAAT in Südkorea.